Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Noch ein Satz zu dem Hadith von Abu Tha'laba. Und zwar die Aussage, dass das Allah subhanahu wa ta'ala über bestimmte Dinge geschwiegen hat und deswegen dürfen wir darüber nicht nachfragen. Oder deswegen sollen wir darüber nicht danach suchen. Gemeint ist, Allah sagte im Koran auch, dass man nicht über Dinge nachfragen soll, die, wenn man darüber nachfragt, dann vielleicht wird einem dann etwas klar, was man nicht hätte wissen wollen. Im Sinne von, wenn jemand zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegangen ist und ihn gefragt hat, O Gesandte Allahs, ist das halal oder haram? Da kommt jetzt entweder, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird dann sagen, ich weiß nicht, weil er jetzt zum Beispiel nichts weiß darüber. Dann erwartet er eine Offenbarung von Allah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm jetzt etwas sagt, dann gilt das. Das heißt, wenn er ihm sagt, es ist halal, dann bleibt es auch. Wenn er ihm sagt, es ist haram, dann ist es verboten. Wenn er nicht nachgefragt hätte, wäre es auf jeden Fall halal geblieben, weil es gab ja keinen Beweis, dass es verboten war. Aber dadurch, dass er gefragt hat, war es ein Grund dafür, dass es vielleicht verboten wird. Das war deswegen damals verboten zu fragen. Ja? Aber jetzt heutzutage, nicht, dass jemand das falsch versteht, heutzutage, du musst nach allem fragen. Du musst nach allem fragen. Du kannst nicht sagen, über das Gebet zum Beispiel, du wusstest nicht, dass man sich nicht bewegen darf im Gebet und nicht reden darf im Gebet oder kurz sich hinsetzen, darf Pause machen, kurz sein Gebet unterbrechen, was essen gehen, dann wieder zurück sein Gebet. Da kannst du nicht sagen, ich habe nicht gewusst, dass man es nicht darf und ich habe extra nicht nachgefragt, weil wenn ich nachgefragt hätte, dann hätte der Gelehrte mir vielleicht gesagt, dass es verboten ist. Ja? Das geht nicht. Ja? Sondern das war damals, damit kein Verbot von Allah kommt und dann bist du der Grund dafür gewesen, dass es verboten ist, bis Yawm al-Qiyam. Dann muss er hoffen, dass wir nicht gegen ihn Dua machen. Weil er der Grund war, dass es für uns verboten wird. Und deswegen hat ja Musa a.s. auch zu Adam gesagt, sinngemäß, wegen dir sind wir auf der Erde. Hättest du nicht vom Baum gegessen, hätte. Aber Adam hat ein besseres Argument gehabt, zu ihm gesagt, willst du mir etwas vorwerfen, was Allah subhanahu wa ta'ala schon bestimmt hat, 50.000 Jahre, bevor er dich und mich erschaffen hat? Also Adam will sagen, das ist zwar mein Fehler, und ich habe die Sünde begangen, aber ich habe schon bereut. Also das ist nicht, Allah hat bestimmt, dass wir auf die Erde kommen werden, deswegen mussten wir auf die Erde kommen. Und der zweite Hadith, liebe Geschwister, den ich noch ansprechen möchte, ist der Hadith von Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd, al-Sa'idi, radiallahu ta'ala an. Er sagt, O Gesandte Allahs. Das ist ähnlich wie der Hadith von Mu'adh ibn Jabal. Der Hadith von Mu'adh, könnt ihr euch noch erinnern, da hieß es, teile mir mit eine Tat, die, wenn ich sie tue, gehe ich ins Paradies. Und Allah entfernt mich dadurch vor der Hölle weit weg. In diesem Hadith sagt Sahl, radiallahu ta'ala anhu, O Gesandte Allahs, weise mich auf eine Tat hin, bitte. Weise mich auf eine Tat hin. Die, wenn ich sie tue, liebt mich Allah. Und die Menschen auch. Liebt mich Allah und die Menschen auch. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entsage dich den weltlichen Dingen, dann liebt dich Allah. Und entsage dich oder halte dich zurück vor den Dingen, die den Menschen gehören, dann werden die Menschen dich auch lieben. Das war die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Noch einmal. Halte dich zurück vor den weltlichen Dingen. Dann wird Allah dich lieben. Und halte dich zurück vor dem, was die Menschen besitzen, dann werden die Menschen dich lieben. Dieser Hadith ist inshallah Hassan, mindestens Hassan oder Sahih. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist wieder darauf hin, wie im Hadith von Mu'adh radiallahu anhu, dass die Sahaba radiallahu anhum eifrig waren danach, nach Gutem zu streben und nicht gewartet haben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern sie haben gefragt, O Gesandte Allahs, was soll ich tun, damit das und das geschieht. Und Askese, auf Arabisch bedeutet Zuhd. Und das ist der Begriff, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet hat. Und Die eigentliche Askese bedeutet, wie der Prophet hier beschrieben hat, dass man sich vor allen Dingen entsagt, fernhält, die einen von Dhikrullah entfernen. Alles, was einen vom Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala entfernt, dem soll man sich enthalten. Und dann ist man ein Zahid. Dann ist man ein Asket im eigentlichen Sinn, im islamischen Sinn. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sich nicht unnötig viel mit den Menschen trifft. Also diese Gespräche, lange. Die Leute neigen dazu, dass sie stundenlang zusammen reden können. Viele Menschen können zusammen lange sich unterhalten. Über Sportereignisse, über politische Ereignisse, über wirtschaftliche Ereignisse, was auch immer. Aber sie können nicht stundenlang genauso lang zusammen über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Ich sage nicht einmal nicht, weil sie zu wenig wissen. Vielleicht Leute wissen viel. Aber nehmen wir mal zum Beispiel den Koran zu lesen. Nach wie vielen Stunden, oder soll ich lieber sagen, nach wie vielen Minuten, ist man irgendwann mal, sagt man sozusagen genug. Ja? Man kann nicht mehr. Man sagt, Alhamdulillah, ich habe heute meine 10 Seiten aus dem Koran gelesen. Aber das ist die Sache, liebe Geschwister, dass warum schaffen wir es, so viel Zeit zu verbringen für weltliche Dinge, aber unsere Herzen lassen nicht zu, dass wir für jenseitliche Dinge, für Dinge, die nach dem Tod sind, auch so viel Zeit investieren. Aber ich sage euch, die Herzen eines gläubigen Menschen, die schaffen das. Es gibt Menschen, die schaffen es, den ganzen Tag sich mit dem Islam zu beschäftigen. Schaffen das. Und die Gelehrten, die wir kennen, die wären niemals das geworden, was sie sind, wenn sie sich nicht ihr ganzes Leben damit beschäftigt hätten. Wenn sie den Islam zu einem Hobby gemacht hätten, zu einer Sache von nebenbei, da hätten sie niemals das Wissen erlangt, was sie erlangt haben. طيب. Bevor ich über diesen Hadith weiterrede, dann würde ich vorschlagen, beten wir erst einmal und dann machen wir nach dem Salah das zu Ende und dann die Fragen, inshallah. Barakallahu fikum.